Ein paar Dinge helfen uns dabei, allen voran unsere Mutter. Egal wie viele Dampfküsschen an Scheiben verteilt werden, wer oft an seiner Mama knutscheln darf, wird von ihren Mikroben gut geschützt. Auch durch das Stillen fördert sie ganz bestimmte Darmflora-Keime, beispielsweise muttermilchliebende Bifidobakterien. Diese Bakterien formen durch ihre frühe Besiedlung spätere Körperfunktionen mit, wie das Immunsystem oder den Stoffwechsel. Wenn ein Kind im ersten Lebensjahr zu wenige Bifidobakterien im Darm hat, ist später die Wahrscheinlichkeit höher, übergewichtig zu werden, als wenn es viele hat. Unter den vielen verschiedenen Bakterienarten gibt es gute und weniger gute. Beim Stillen kann man das Gleichgewicht hin zu den guten verschieben und so zum Beispiel das Risiko auf Glutenunverträglichkeit verringern. Die ersten Darmbakterien von Babys bereiten den Darm auf seine erwachseneren Bakterien vor, indem sie Sauerstoff und Elektronen aus dem Darm entfernen. Muttermilch kann so viel, dass man sich als einigermaßen wohlernährte Mutter entspannt zurücklehnen kann, wenn es um gesunde Kindesernährung geht. Misst man die enthaltenen Nährstoffe und vergleicht sie mit ausgerechneten Bedarfswerten von Kindern, ist die Muttermilch der Streber unter den Nahrungsergänzungsmitteln. Sie hat alles, sie weiß alles, sie kann alles. Und als ob der Nährstoffgehalt nicht schon gut genug wäre, kriegt sie noch ein extra Sternchen, weil sie das Kind zusätzlich mit einem Stück Immunsystem der Mutter versorgt. Im Sekret der Muttermilch sind Antikörper, die zu schädliche Bakterienbekanntschaften abfangen können. Nach dem Abstillen erfährt die Bakterienwelt des Babys eine erste Revolution, denn plötzlich ändert sich die komplette Nahrungszusammensetzung. Clevererweise hat die Natur die typischen Erstsiedlerkeime so ausgestattet, dass diejenigen, die Muttermilch mögen, auch schon die Gene für einfache Kohlenhydrate wie Reis im Gepäck haben. Tischt man dem Säugling aber gleich so komplexe pflanzliche Dinge wie Erbsen auf, schafft das die Babyflora nicht alleine. Es müssen neue Sorten an Mitverdauern her. Diese Bakterien können je nach Ernährung auch Eigenschaften dazugewinnen oder abgeben. Afrikanische Kinder haben Bakterien, die allerlei Werkzeuge herstellen können, um auch die faserigste, pflanzenreichste Nahrung aufzuspalten. Mikroben europäischer Kinder verzichten eher auf diese harte Arbeit. Das können sie auch guten Gewissens tun, denn sie essen vor allem pürierte Breichen und etwas Fleisch. Bakterien können aber nicht nur bei Bedarf bestimmte Werkzeuge herstellen, manchmal leihen sie sich auch welche aus. In der japanischen Darmbevölkerung tauschten sich Darmbakterien mit Meeresbakterien aus. Sie borgten sich von ihren Meereskollegen ein Gen, das ihnen beim Aufspalten der Meeresalgen hilft, die zum Beispiel um Sushi gewickelt werden. Wie unser Darmvolk zusammengesetzt ist, kann also auch zu einem guten Teil davon abhängen, welche Werkzeuge für die Aufspaltung unserer Nahrung nötig sind. Sinnvolle Darmbakterien können wir über Generationen weitergeben. Wenn ein Mikroorganismus besonders gut zu unserem Darm passt, heißt das, er mag die Architektur der Darmzellen, kommt mit dem Klima gut zurecht und ihm schmeckt, was es zu essen gibt. Alle drei Faktoren sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Unsere Gene entwerfen unseren Körper mit, aber sie sind nicht die Chefarchitekten, wenn es um die Mikrobenaufstellung geht. Eineiige Zwillinge haben zwar dieselben Gene, nicht aber eine identische Bakterienzusammensetzung. Sie haben noch nicht einmal wesentlich mehr Gemeinsamkeiten als andere Geschwisterpaare. Unser Lebensstil, zufällige Bekanntschaften, Krankheiten oder Hobbys tragen mit dazu bei, wie die kleine Welt im eigenen Bauch aussieht.